wollt mich fertig machen. Ich hab euer Komplott durchschaut. Ihr steckt alle unter einer Decke. Ihr wollt meinen Untergang. Aber das hier gebe ich euch von Herzen. Es gibt so viele falsche Freunde auf dieser Welt. Doch du brauchst jemanden, der zu dir hält. Bei mir ist dieser jemand Black Peace, weil er mich noch niemals zurückließ. Denn würde man das tun, wäre das ziemlich mies, wenn man wegen einer Frau diese Kuh verließ. Weil ein echter Freund mehr zählt als 10 falsche. Deswegen werde ich immer zu meinem Label halten. Und die Missgeburten, die falsch sind, können sich verpissen, weil sie hinterfotzig sind. Hinterfotzige Menschen braucht hier niemand. Wenn du einen siehst, sag ihm, dass er sich verziehen kann. Wenn er dir widerspricht, gib ihm eine mit, bis der Knochen bricht. Das ist der krasse Shit, den wir abziehen mit den Leuten, die uns anpissen. Wir haben schon vielen Leuten den Arsch aufgerissen, weil sie dachten, dass sie uns abziehen können. Aber sie dachten nicht, dass wir sie umboxen können. Weil wir pumpen, bis man die Adern sieht, damit jeder Feind vor uns flieht. Falsche Freunde reiten dich in Scheiße. Echte Freunde bleiben an deiner Seite. Falschen Freunden kannst du nicht vertrauen. Auf die echten Freunde kannst du immer bauen. So viele falsche Freunde gibt es auf der Welt. Und wenn du Hilfe brauchst, gibt es keine Herheld. Sie sind nicht da, sie bleiben dann weg. Deswegen bin ich mit dem Partner hier und wir schreiben den Track. Damit ihr wisst, ihr seid damit nicht allein. Scheiß drauf, wenn jemand von denen dich anschreit. Denn es gibt auch wenige wahre Freunde, die mit dir dein Ziel Jahre verfolgen. Das machen wir, ich und der Pate. Wir halten immer zusammen, auch in einer schweren Lage. Schreiben unsere Wut, Trauer und den Frust auf. Denn wir sammeln ihn nicht an, denn er muss raus, um nicht auf eine falsche Fährte zu gelangen. Damit jeder von uns weiter seine Stärke zeigen kann. Also versuch deine richtigen Freunde zu finden, weil die sonst vielleicht bei die Träume schwinden. Auf ein besseres Leben auf der Erde. So machst es weiter, bis ich irgendwann sterbe. Falsche Freunde reiten dich in Scheiße. Echte Freunde bleiben an deiner Seite. Falschen Freunden kannst du nicht vertrauen. Auf die echten Freunde kannst du immer bauen.